නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දංස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දංස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දංස මාතායතානියම් පුත්තං ආයුසා ඒක පුත්ත මනුරක්කේ ඒවන්ති සම්බභූතේසු මාන සම්භාවයේ අපරිමානන්ති. Venerable sirs, nuns, friends in the Dhamma, good morning for everyone. Today in this session, we hope to discuss Metta Bhavana, loving kindness meditation. Heute wollen wir zusammen die Metta-Meditation betrachten und erstmal herzlich willkommen alle Ehrwürdigen, die Nonnen, die Teilnehmer. Here, I wish to use some references which comes in Buddhism, and also we hope to discuss some information about Metta Bhavana, and also we hope to practice Metta Bhavana too in this session. We want today to look for some information on wir sind heute zusammengekommen, um uns ein paar Informationen über Metta-Praxis anzuhören und auch über die Praxis selbst zu sprechen. Metta Bhavana in Buddhism, in Pali language, means loving kindness meditation, boundless compassion. Here especially we should understand what are the goals or what are the purposes of practicing loving kindness meditation, and also what are the benefits of practicing loving kindness meditation. When we see the Buddha's message in various places, the Buddha has explained the importance of practicing loving-kindness meditation. Especially, we hope to overcome anger by practicing loving-kindness meditation. Buddha hat an verschiedenen Orten über die Vorteile gesprochen, Metta-Meditation zu praktizieren. Und besonders eben wichtig, the Buddha's message in short is that sacitta pariyodhapanam, purifying one's mind. All the doctrines that the Blessed One explained for 45 years can be summarized into one sentence, which is sacitta pariyodhapanam, purifying one's mind. Buddha hat 45 Jahre gelehrt und man kann diese 45 Jahre, die er gelehrt hat, eigentlich zusammenfassen in einem Satz, und der ist, den eigenen Geist zu reinigen. All the negativities, unwholesome mental states can be summarized into three. They are lobha, craving, dosa, anger, and moha, ignorance. By listening to Dhamma, and also by practicing Dhamma, little by little, we reduce these negative thoughts from our mind. Man kann die unheilsamen Geisteszustände zusammenfassen in die drei Gier, Hass und Verblendung. Und wenn wir Dhamma auch praktizieren, so können wir Stück für Stück reduzieren. When we listen to Buddha's message, we understand what happens to our life and the world. And also by listening to Dhamma, what the Buddha explained, we develop our understanding. It says in Buddhism as sammāditti, or right understanding. Right understanding can be divided into two. One of them is that understanding the karmic law. The second one is understanding the Four Noble Truths. während wir Dhamma praktizieren, so können wir ja Weisheit, also Understanding, das Verstehen entwickeln. Und im Buddhismus wird das genannt Samadhi, rechtes Verstehen. Und das kann man wieder aufteilen, einmal in die, also Karma, die Naturgesetzgebung. Understanding the karmic law means whatever we do with intention, physically, verbally or mentally, according to our mental situation, we will have the same results. When our mind is polluted with negative thoughts, our activities are incorrect, then the results are suffering. Die karmische Lehre sagt, dass was immer die Intention ist, mit der wir etwas tun, so werden auch die Ergebnisse sein. Und wenn wir jetzt Aktivitäten, die nicht recht sind, die nicht heilsam sind, dann folgt uns Leiden nach. When our mind is pure and calm, if we do something with a pure mind, physically, verbally, or mentally, happiness follows us because of pure mind. In this situation, we can understand very clearly, when our mind is polluted, suffering follows us. When our mind is pure and calm, happiness follows us. This is the very first understanding that we receive through listening to Dhamma. Wenn wir etwas mit einem reinen Geist machen, mit einem ruhigen und reinen Geist, und zwar physisch, mit den Worten verbal und auch mit Gedanken, dann folgt uns Glück. Und das können wir ganz klar so verstehen, dass wenn wir Dhamma zuhören und Dhamma praktizieren, dann können wir zu diesem ruhigen und reinen Geist. With this understanding about the karmic law, we practice three meritorious deeds. They are dana, generosity, sila, virtue or moral conduct, and meditation, bhavana, mental culture. We practice these three meritorious deeds with the understanding of the karmic law. Wenn wir das verstanden haben, so können wir nach dem karmischen Prinzip praktizieren. Dana, die Großgiebigkeit, Sila, die Tugend und Meditation. Dana means offering something to others or sharing something with others. Sila means virtue or moral conduct, discipline our speech and behavior. Bhavana means mental culture. Especially here we discuss samatha bhavana or concentration meditation. Dana, die Großgiebigkeit für andere, also mit anderen teilen oder anderen etwas geben. Lila, das Verhalten, ein eigenes tugendhaftes Verhalten und Bhavana, oder die Konzentration. In these three meritorious deeds, we practice these three activities. When we offer something to others, our mind is so pure and calm. We do everything in the name of happiness. Happiness completely depends on purification of our mind from greed, anger, and delusion. The Buddha says, when a person practices generosity, his mind is so pure and calm, because of that he gains a lot of happiness. Dann reinigen wir so unseren Geist von Gier, Hass und Verblendung. In the mundane level, with the understanding of the karmic law, we practice Dana, Sila and Bhavana. generosity, virtue, and meditation, especially Samatha Bhavana, the concentration meditation. In Sila, we practice five precepts: abstaining from taking life, abstaining from stealing, abstaining from sexual misconduct, abstaining from false speech, and abstaining from intoxicating drinks and drugs causing heedlessness. Bei den Silas praktizieren wir fünf Vices, also die fünf Tugendregeln. Nicht töten, nichts nehmen, was nicht gegeben ist, kein sexuelles Fehlverhalten, rechte Rede und kein Zunehmen von berauschenden Mitteln. In meditation, especially we practice loving kindness meditation or metta bhavana, contemplating on thus, may all beings be well, happy and peaceful. Bei der Meditation praktizieren wir Metta-Meditation, zu denken. As the result of practicing loving kindness meditation in this level, in the mundane level, we are able to overcome or reduce five hindrances. They are kamachanda, sensual pressure, vyapada, ill will, tinamidda, sloth and torpor, uddacha kukkucha, restlessness and worry, and vichikicca, skeptical doubts. These are the negativities that we overcome by practicing metta bhavana in this level. Wenn wir auf diesem Level Metta Here we should understand the importance of practicing loving kindness meditation. You know, the happiness is the main purpose of everyone who was born in this world. Even though we are well educated, although we are very rich, even though your children are well educated, if we are unhappy, if our mind is polluted with anger, everything we earned is useless. That is why Buddhism says, he who wishes to attain the peace of mind should practice loving kindness meditation. Anger is one of the reasons that disturbs our peace of mind. If we are able to overcome anger, we can overcome more than 50% stress from our mind. That is why the Buddha says, at the beginning of the path of liberation, we should practice loving kindness meditation, contemplating on thus, may all beings be well, happy and peaceful again and again. Das soll uns nochmal die Wichtigkeit von der Metta-Meditation aufzeigen. Jeder von uns oder jeder Mensch eigentlich strebt nach dem Glücklichsein und das ist das höchste Glücklich. Und egal, was wir machen oder wir sind, das gilt alle. Wenn der Geist wütend ist und voll Ärger ist, dann ist alles andere eigentlich sinnlos sozusagen. Und wir sollten deshalb Metta praktizieren. Und wenn wir die Fähigkeit haben, Ärger zu überwinden, dann überwinden wir mehr als 50% der negativen Geisteszustände. Und Metta zu praktizieren sollte immer mit der Geisteshaltung sein, mögen alle Wesen glücklich sein. We practice Metta Bhavana in three ways. Metta Sagata Manokamma, Metta Sagata Kayakamma, and Metta Sagata Vachikamma. Metta Sagata Kayakamma means when we think that may all beings be well, happy and peaceful. Especially when we practice sitting meditation, silent meditation, we contemplate on it again and again. And also when we behave, when we do something physically, we do all activities having these loving kindness thoughts in our mind. And also when we speak something, when we use our words, we speak with loving kindness thoughts in our hearts. These are the three ways that we should practice loving kindness meditation according to Buddhism. Es gibt drei Wege, wie wir die Meditation integrieren sollen und üben sollen. Einmal, was wir denken. Mögen wir das immer diese Worte unterlegt haben, mögen alle Wesen glücklich sein, auch in das immer wieder kontemplat. Dann einmal mit dem Körper, also mit sich tragen, mögen alle Wesen glücklich sein. Wenn wir sprechen, according to Metta Cheto Vimutti Sutta, which comes in Itivuttaka Pali, the Buddha says, in the mundane level, in the worldly situation, the highest meritorious act, the spiritual development is that practicing loving kindness meditation, metta bhavana, by contemplating on may all beings be well, happy and peaceful. Die höchste spirituelle Entwicklung, höchste verdienstvolle Handlung auf weltlicher Ebene identifizieren kann mit Metta. Und mögen alle Wesen glücklich sein und friedvoll sein. Among the three meritorious deeds, generosity, virtue and meditation, loving kindness meditation is the most valuable thing, most important thing, since when we practice loving kindness meditation, we have no greed, no conceit, no anger, no jealousy in our minds at that moment. When we practice loving kindness meditation, we are able to reduce a lot of negative thoughts from our mind. That is why practicing metta bhavana is highly appreciated in Buddhist teachings. As the result of practicing loving kindness meditation, when we come to the highest level of gaining results of practicing loving kindness meditation, the Buddha says in Karaniya Metta Sutta, Mata yathani yamputtam Ayusa ekaputta manurakhi, evampi sabba bhuteso mana sambhavaya parimanam. You know, when a mom has only one child, she loves her one child like her own life. Our mental situation also like that. When we practice metta thoughts again and again, when we see a person, when we meet a person, when we listening to a sound of a person, when we remember a person, we think that person like my only son or daughter. This is the highest attitude of practicing loving kindness meditation. If we can maintain our mental situation in this advice, actually, we are so fortunate. We can overcome many problems in this society. That is why Buddhism always encourages us to practice loving kindness meditation. Metta Bhavana is one of the four sublime states. You know Brahma Vihara? In the Brahma realm, Brahmas are dwelling with these four things. They are four sublime states. Metta, loving kindness, karuna, compassion, mudita, sympathetic joy, and upekkha, equanimity. Among these four sublime states, metta bhavana is one of them. When we practice metta bhavana again and again, mentally we are like in the Brahma realm. Also wenn wir die Sila, Dana, also Dana, Sila und Bhavana, Meditation praktizieren und durch Metta-Praxis wird kein Ärger da sein in dem Moment, wo wir praktizieren. Wenn wir es wirklich praktizieren, ist da kein Ärger, kein Verlangen, keine Eifersucht und so weiter in diesem Moment. Und die Metta-Praxis, die hat die Fähigkeit, eben diese negativen Geisteszustände und Gedanken zu reduzieren. Und deshalb ist Metta auch, ja, Heiliger Küche hätte also sehr, wird sehr geschätzt und ist auch wichtig in der buddhistischen Praxis. Und als ein Ergebnis von der Metta-Praxis, wenn wir zu dem höchsten Level der Metta-Praxis kommen, dann, so hat das Buddha in der Metta-Sutta beschrieben, dann ist das so, wie wenn eine Mutter ihr einziges Kind so ihre Liebe so gibt und sich dem Kind so hingibt. Und wenn wir Metta immer und immer wieder praktizieren, so kann das höchste Level eben sein, dass wir jeder Person so gegenübertreten, so viel Liebe und Wohlwollen, als ob es unser eigenes Kind wäre. Und zu praktizieren, sind wir sehr, sehr, können wir uns glücklich schätzen. Und auch viele Probleme, die in der Welt existieren, können so überwunden werden. Und Metta gehört auch zu Rahmagene Güte, Karuna, Mitgefühl, Mudita, Mitfreude und Upekkha, Gleichmut. Eines davon ist eben Metta. Und wenn wir dieses eben praktizieren, dann befindet sich der Geist auf der Rahmagene. According to Metta Sutta, the Karani Metta Sutta, which comes in Sutta Nipata and Kuddaka Pata, the Buddha says, first of all, actually we start loving kindness meditation using our sitting posture, sitting in a particular posture on the floor or on a chair. We start loving kindness meditation using the sitting posture, closing our eyes. But when we go forward, we can practice this meditation technique, metta bhavana, in our four postures. Thittaṃ caraṃ nisinnova yāvatassa vigata middho. When we stand, when we sit, when we walk, when we lie down, in these four postures, we can practice loving kindness meditation, reflecting on may all beings be well, happy and peaceful. Also, laut der Metta Sutta hat der Buddha erklärt, dass man erstmal anfängt, die Metta Meditation im Sitzen zu praktizieren, also auf dem Boden zu sitzen oder auf einem Stuhl. Und dass wir beginnen, die Augen zu schließen und Metta zu praktizieren. Wenn wir weitergehen und mehr praktizieren, dann können wir die Metta-Praxis auch in die vier Körperstellungen mit hineinnehmen. Also beim Stehen, beim Sitzen, beim Liegen und beim Gehen. Und immer mit der Geisteshaltung mögen alle Wesen glücklich sein. Okay, we discuss here the foundation of Metta Bhavana, and also when we refer some discourses in Buddhism, such as Metta Nisansa Sutta, the Buddha says the results of practicing loving kindness meditation. There are 11 results that we can gain by practicing Metta Bhavana. The very first one is Sukham Supati. He who practices Metta Bhavana sleeps in comfort. Sukham Patibhujyati. He awakes in comfort. Napapakam Supinam Pasati. He doesn't see evil dreams. Manusanam Piyohoti. He is dear to human beings. Amanusanam Piyohoti. He is dear to non-human beings. Devata Rakkanti. He is protected by gods or deities. Nasa Agiva Visangva Sattangva Kamati. Fire, poison or weapon doesn't disturb him. Tuvatan Chittan Samadhyati. He who practices loving kindness meditation, his mind gains concentration very quickly. Mukavanno Vipasidati. His appearance is so pleasant. Asamulho Kalankaroti. He dies without being confused in mind. And Uttaring Appati Vijjanto Brahmalokupagohoti. If he doesn't attain enlightenment or Nibbana in this immediate life, he will be reborn in the Brahma realm as the result of practicing loving kindness meditation. In seiner weiteren Sutta beschreibt Buddha die Vorzüge der Metta-Praxis und es sind insgesamt 11 Vorteile. Das erste ist, man schläft friedlich. Das zweite ist, man erwacht auch friedlich. Man träumt, man hat Träume. Man ist freundlich zu nichtmenschlichen Wesen lieb. Man wird von Devas, göttlichen Wesen, geschützt. Und Gift oder Waffen können einen nicht anhaben. Und der also was ich noch verstanden habe, irgendwann war es kurz mal weg, die Ausstrahlung, die Erscheinung bekommt eine unglaubliche Präsenz. Und man stirbt, ohne dass der Geist verwirrt ist. Man stirbt im klaren Geisteszustand. Und wenn man im Zeitpunkt des Todes oder wenn man kein Nirvana realisiert, dann wird man auf einer Brahma, auf einer göttlichen Ebene wiedergeboren. Okay, we now discuss the results of practicing loving kindness meditation in the mundane level, in the worldly position, worldly level. Now we discuss the benefits of practicing Metta Bhavana in the supramundane level. When we come to the next level, we should know the arising and cessation of suffering, or the Four Noble Truths, how suffering arises and how suffering ceases. When we experience something through our senses, when we look at something, when we hear something, when we smell something, when we taste something, when we touch something, we get some experiences. We can contact something at the present moment in material things, but when we understand it, the very first experience has already ceased. For example, when you look at me, you can contact me through your eyes. You can get some understanding through your eye consciousness. But when you get the real understanding who I am, you understand everything through your mind consciousness. When you recognize something through your mind consciousness, the very first experience, the forms have already ceased. If we don't know this reality, we come to the samsaric circle, which consists with suffering. Avijja paccaya sankhara, sankhara paccaya vijnana, so on. With the arising of ignorance, mental formations arise. And finally we go to jati paccaya jaramaranam. As the result of having birth, we have some kind of sufferings such as aging, decay, sickness, death, sorrow, lamentation. These are the sufferings that we receive because of ignorance or delusion. And also when we have wisdom and mindfulness, if we know how our experience arises, as soon as we experience something through our senses, we understand very well, when I recognize something, the very first experience has already ceased. With this understanding, we can go away from the samsaric circle. We can go away from suffering. That is the way how we overcome suffering. That is the Nirodha Satya or Magga Satya or the cessation of suffering or the path of the leading that leads to getting rid of suffering. With this understanding, we come to the path. The path is that the Noble Eightfold Path. In short, Sila, Samadhi, Panya. Virtue, conservation, and wisdom. In the first level, with the understanding of the karmic law, we practice Dana, Sila, Bhavana. Generosity, five precepts, and mental culture, Bhavana. Here, in the second level, with the understanding of the Paticca Samuppada, or the dependent origination, or the Four Noble Truths, we practice three disciplines, Sila or Virtue, Samadhi or Concentration, and Panya, Wisdom. Here, in Samadhi, we can see Metta Bhavana. Also wenn wir betrachten hier die erstmal die Ergebnisse oder die Vorteile von der Metta Praxis und wenn wir das tun, dann kommt auch das Wissen der ersten edlen Wahrheit. Also wenn was wir bis jetzt angeschaut haben, war das die Metta Praxis auf weltlicher Ebene. Jetzt kommen wir zum nächsten, nämlich zu der überweltlichen. We need a few more minutes. Sorry, Bante, we explain. Auf dieser Ebene stellen wir klar, verstehen wir, wie Leiden entsteht und wie es vergeht. Wenn etwas durch die Sinne hereinkommt, zum Beispiel hören, wenn wir etwas riechen, etwas sehen, dann entsteht Kontakt. Und wenn wir das aber wirklich verstehen, wenn wir das geistig verstehen, dann ist der erste geistige Eindruck schon weg. Wenn wir zum Beispiel ihn sehen, dann ist der, und das Erkennen, Bante erkennen, dann ist der erste Eindruck schon wieder weg, wenn im Geist dieses Entstehen passiert. Dieses Erkennen passiert. Weil wir erkennen, dass es genau. Und wenn wir das, also wenn wir die Realität nicht erkennen, so werden wir immer in diesem Wiedergeburtskreislauf wiedergeboren werden. Das ergeht davon, von der Illusion, in der wir stecken, wenn wir die Realität nicht erkennen, so werden wir immer wieder Alter, Krankheit, Tod erleben, Kummer und Schmerzen und so weiter. Und wenn wir mit diesem Verstehen und wenn wir es wirklich tief verstanden haben, dann gehen wir Schritt für Schritt weg aus dem Wir überkommen dieses Leiden oder wir löschen das Leiden komplett aus. Und mit diesem Verständnispfad, das erste Level, also der achtbare Path kurz zusammengefasst unter Sila Samadhi Panya. Und er hat dann nochmal erklärt, das erste Level, er sagt, dieses Wort kenne ich nicht ganz, aber dieses erste Level ist Dana Sila. Hat Sila Samadhi Panya. Also das erste Level ist sozusagen das weltliche Level, das, wo wir uns erstmal. Und dann praktizieren wir Sila Bhavana. Und anschließend kommen wir zum edlen achtbaren Pfad. Und das ist dann das höhere Level, das zweite Level. Und das ist verknüpft mit dem Verstehen von Paticca Samuppada und den vier edlen Wahrheiten. Und das ist dann eben Sila Samadhi Panya. Und Metta gehört zum Samadhi Teil. In the very first level, we practice metta bhavana with the understanding of the karmic law. The highest results that we receive through practicing metta bhavana in first level is to go into the Brahma realm, Brahma loka, Brahma world. But when we practice metta bhavana in the second level, with the understanding of the Four Noble Truths, we use Metta Bhavana as a Samatha meditation technique or concentration meditation technique. Based on the concentration of practicing loving kindness meditation, we reflect on impermanence or we practice insight meditation, Vipassana Bhavana. There, we reduce five hindrances by practicing Metta Bhavana as a Samatha meditation technique. And also, we practice it having the knowledge of the Four Noble Truths, how suffering arises and how suffering ceases. There we practice metta bhavana, viveka nissitam, viraga nissitam, nirodha nissitam, vasagga parinami. Upon seclusion, dispassion, cessation, and maturing in release. This is the way how we practice metta bhavana in the second level, in the supramundane level. Also wenn wir die Metta-Praxis, das höchste Ergebnis der Metta-Praxis ist auf der weltlichen Ebene, genau, auf dem ersten Level, auf der weltlichen Ebene ist Süd. Und wenn wir dann Metta auf der zweiten Ebene praktizieren und die Wahrheiten verstehen oder verstanden haben, dann kommen wir zu Metta-Meditation Metta-Meditation auch zu reflektieren über Vergänglichkeit. Metta wird dann hier zur Grundlage für die Samatha-Meditation und auch für die Insight, also die Einsichtsmeditation, die Vipassana-Meditation. Und so reduzieren wir die fünf Hindernisse. Bante, do you hear me? Yeah. And the last part, it was the second problem with the connection. And we understood until the metta meditation as a bhavana technique concentration meditation. But the second part where you explained the Four Noble Truths and the Metta Meditation. Could you speak again about it? Yes. In the first level, we practice Metta Bhavana for our mental culture, for our inner peace. The second level, we practice Metta Bhavana focusing on Nibbana or enlightenment. There, we have the understanding of hearing what the suffering is. And having this understanding, we practice loving kindness meditation, contemplating on thus, may all beings be well, happy and peaceful. May all beings be well, happy and peaceful. And mind gains concentration or tranquility. With the pure mind, we reflect on impermanence or insight meditation or vipassana bhavana. Here, we practice metta bhavana viveka nissitam upon seclusion, viraga nissitam upon dispassion, nirodha nissitam upon cessation or impermanence, vasagga parinaming, maturing in release or focusing on nibbana. When mind gradually gains concentration, we reflect on impermanence. I is impermanent, forms are impermanent, I consciousness is impermanent, so on. We reflect on impermanence again and again. This is the way how we practice metta bhavana in the supramundane level. Also auf der ersten Ebene der Metta-Praxis praktizieren wir für diesen inneren Frieden. Auf der zweiten Ebene praktizieren wir um Nibbana, um das Erwachen und Erleuchtung zu erreichen und zu verstehen, was das Leiden ist. Und so kontemplieren wir, mögen alle Wesen glücklich sein, mögen sie gesund sein, mögen sie friedlich sein. Und so über diese Metta-Praxis kommt der Geist zur Konzentration und auch zur Stille, zur Ruhe. Und mit dieser Basis können wir dann die Konzentration auf die Betrachtung der Vergänglichkeit richten. Ja, wenn der Geist dann Stück für Stück diese Konzentration erlangt, dann reflektieren wir immer wieder und immer wieder über die Vergänglichkeit. Und Abgeschiedenheit, und das Ganze führt schlussendlich zur Abgeschiedenheit, Leidenschaftslosigkeit und den Aufhören loslassen. In this level, when we practice metta bhavana, and also when we gain concentration, we come to the next step is that vipassana bhavana, insight meditation. We reflect on impermanence. Our internal senses are impermanent. External objects are impermanent. Consciousnesses such as eye consciousness, ear consciousness, nose consciousness, tongue consciousness, body consciousness, mind consciousness, everything arises and ceases at the moment. Here we should understand the nature of impermanence. Impermanence in Buddhism means not just changing, but it means every moment, all the experiences, physical and material we receive, they arise at the moment and they immediately cease or fall down, vanish. This is the nature of our all experiences. Also auf dieser Ebene der Metta-Praxis, wenn wir zur Konzentration kommen, dann können wir Vipassana-Meditation praktizieren, die Einsichtsmeditation. Und da erkennen wir die Vergänglichkeit. Alles was in uns ist, alles, was im Inneren ist, was im Außen ist, was mit Augen gesehen wird, was mit dem Nasen, also Ich-Bewusstsein, mit dem Geschmack-Bewusstsein entsteht. Und kurze Zeit später vergeht es wieder. und diese Natur der Vergänglichkeit zu betrachten, wie alles entsteht und vergeht. Das ist die Natur all unserer Erfahrungen. Okay, friends, in the Dhamma, now we discuss a lot of things about Metta Bhavana. Actually, we should make a friend with loving kindness meditation. When we regularly practice loving kindness meditation, it is like our friend. We like it. We practice metta bhavana as a hobby, as our interest. Then daily we use it as a hobby. As the result of practicing loving kindness meditation, we can live happily without anger among the people, those who are angry. This is our success. If someone can make you angry very easily, actually you are not successful. We should be proud of that. No one can make me angry. This is our success. Even though we are well educated, although we are very rich, if someone can make us angry very soon, are we successful? No, we are not successful. The one who can make you angry will become your master. You are a servant of him, since you are controlled by that person. Therefore, we should be proud of that. No one can make me angry. That is our success. That is our skillfulness. That is our proficiency. That is our education. Jetzt haben wir schon viel über Metta-Meditation gesprochen und wir wollten die Freundschaft mit Metta-Meditation schließen. Wenn wir Metta oft praktizieren, dann wird die Metta-Praxis nach und nach zu unserem Freund werden. Und ja, dadurch, das sollte unser Hobby werden, unser Interesse, dem wir täglich nachgehen. Und als ein Ergebnis ist, dass wir eben glücklich leben können, auch unter, oder glücklich leben unter Menschen, die wütend sind. Wenn irgendjemand uns wütend, also leicht wütend machen kann, dann sind wir nicht erfolgreich. Egal, ob wir gut gebildet sind, ob wir reich sind, wenn jemand uns leicht wütend machen kann, sind wir dann wirklich erfolgreich? Wir können den, der uns leicht zur Wut bringen kann, sollten wir als unseren Lehrer ansehen. Und wenn wir praktizieren, meint derjenige, der uns leicht, wenn uns jemand leicht zur Ärger, also zu ärgerlich macht, dann wird derjenige zu unserem Master, er kontrolliert uns dadurch. Und deshalb sollten wir eben stolz darauf sein, wenn niemand uns ärgerlich macht. Das wäre dann unser Erfolg. Das ist der Erfolg der Menschen. Okay, friends in the Dhamma. Now, let's practice loving kindness meditation for a few minutes. Sit in a particular posture and relax in our physical body. Let's practice metta bhavana for at least 5 minutes. Wir werden jetzt eine Meditation zur Metta-Praxis machen und man nimmt eine bequeme, ihr könnt eine bequeme Sitzhaltung einnehmen. Wir werden jetzt 5 Minuten mindestens der Metta-Praxis suchen. I read some sentences. When I read it, you can concentrate your mind according to words, okay? Straighten your body. Relax your body, please. Entspannt eure Körper. Keep your right hand on the left hand. and close your eyes gently if you are comfortable. Okay, please breathe in alone. Hold a few seconds. Breathe out slowly. Breathe in deeply. Hold few seconds. Breathe out slowly. Now be aware of your body posture that you are sitting here. Keep your attention around the nose or upper lip in the present moment. Halte deine Aufmerksamkeit gegen der Nase und halte da die Konzentration. Keeping our attention near the nose, now we are going to practice Metta Bhavana. May I be well, happy and peaceful. May all beings at this home be well, happy and peaceful. Mögen alle Wesen in dieser Form gesund, glücklich und friedvoll sein. May all beings in this city be well, happy and peaceful. Mögen alle in dieser Stadt gesund, glücklich und sicher sein. May all beings in this country be well, happy and peaceful. May all beings in this continent be well, happy and peaceful. Alle Wesen auf diesem Kontinent wohl, glücklich und friedvoll sein. May all beings in this planet, the earth, be well, happy and peaceful. Mögen alle Wesen auf dem Planeten wohl, glücklich und friedvoll sein. May all beings in this solar system be well, happy and peaceful. May all beings in this galaxy be well, happy and peaceful. May all beings in this universe be well, happy and peaceful. bösen Universum sind, wo ich mich mit machen. May all beings in this entire world be well, happy and peaceful. May all beings be well, happy and peaceful. May they attain the supreme bliss of liberation, enlightenment, Nibbana. I see the all over the world, like my friends, like my family, like my parents and children. Freunde, die Familie, die Eltern, die Kinder. May all beings be well, happy and peaceful. Sambe satta bhavantu sukhitanta. Sambe satta bhavantu sukhitanta. Sambe satta bhavantu sukhitanta.